Hörspielgalerie. Einen schönen Nachmittag wünscht Monika Kalcic. 20 Jahre jätete Albert Speer im Kriegsverbrechergefängnis Spandau Unkraut, verurteilt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Seine Zeit in der Zelle wusste er zu nutzen. Auf Toilettenpapier schrieb er alles auf, die Gegenwart, den Gefängnisalltag, wie er versucht, nicht wahnsinnig zu werden, den Gefängnisgarten neu plant und seine Kreise darin dreht. Und die Vergangenheit, die Zeit, als er Hitlers Rüstungsminister war, der die Wehrmacht mit Waffen und Munition versorgte. Und das Bauprojekt Germania, die deutsche Welthauptstadt. Ein neues Berlin mit einem Triumphbogen, der 49-mal so groß sein sollte wie der Pariser Arc de Triomphe. Offiziell war ihm das Schreiben seiner Memoiren von der Gefängnisaufsicht nicht erlaubt. Das Toilettenpapier musste geheim bleiben. Herausgeschmuggelt, Blatt um Blatt, wurde es von einem bestochenen Wächter, in Empfang genommen von Rudolf Wolters. Um ihn geht es im heutigen Hörspiel »Der Speermann« von Stefan Krass. Rudolf Wolters wurde nie verurteilt. Ein Mitläufer war er, ein Assistent, Speers engster Mitarbeiter. Eine Halbjüdin, seine Geliebte, sagt für ihn aus. Und doch war er an der Planung von Germania beteiligt, wusste, woher das Baumaterial kam. Nach 1945 macht er einfach weiter, arbeitet als Architekt, schreibt in seiner Freizeit Kriminalromane und fährt immer den neuesten Mercedes. Die alten Nummernschilder aber behielt er, die mit der 88. Es sind die jeweils 8 Buchstaben des Alphabets, H und H, Heil Hitler. Sein Freund Albert Speer gibt sich nach seiner Entlassung als der gute Nazi. Ein guter Nazi ist, wer bereut. Da veröffentlicht er auch die Spandauer Tagebücher. Sie sind ein Erfolg und Speer bekennt öffentlich, dass er den Nationalsozialismus verurteilt. Wolters erschüttert das zutiefst. Er ist wütend, fühlt die Idee des Nationalsozialismus, für die sie beide gebrannt hatten, verraten, vor allem aber ihre Freundschaft. Im Hörspiel sitzt Wolters im Bonner Hotel Königshof, das er selbst entworfen hatte, und schreibt einen Brief an Speer. Der Brief ist die Essenz der Lebenserinnerungen Wolters. Der Autor, Stefan Krass, hat sie im Nachlass seines Vaters gefunden. Krass, geboren 1951, erinnert sich an Wolters mit seinem Mercedes. Er war ein Freund seines Vaters. Rudolf Wolters wird vom Theater- und Fernsehschauspieler Matthias Brandt dargestellt, jüngster Sohn des früheren deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt. Wir hören eine Produktion des Südwestrundfunks. Der Speermann. Hörspiel von Stefan Krass. Ja, es war Presskaviar, ich weiß. Was Besseres hatte mein Lieferant gerade nicht im Sortiment. Beluga gibt es eben nicht alle Tage. Ich sagte dir ja, ab Kilometer 6550 werde ich wieder welchen haben. Frisch, versteht sich. Ist ja auch nicht selbstverständlich, hinter 10 Meter hohen Mauern eines Kriegsverbrechergefängnisses mit Kaviar versorgt zu werden. Kaviar rein, Kassiber raus. Das war unser Komplott. Du hast ja auch nicht immer erste Ware geliefert. Nun gut. Klopapier ist natürlich nicht gerade der geeignete Trägerstoff für die Lebenserinnerungen und Tagebücher eines ehemaligen Generalbauinspektors und Reichsministers. Aber das Transkribieren war auch nicht die reine Freude bei deiner Handschrift. Und alles im Piktogrammstil. Kaum leserlich die Buchstaben, aber jeder einzelne wie in Stein gemeißelt. Es war eine Heidenarbeit, tausende von Blättern aus eng beschriebenem Klopapier fein säuberlich in Reinschrift zu übertragen. Und

Österreich 1. 15 Uhr. Die Nachrichten.